Durch seine gesetzlichen Rahmenbedingungen soll der Staat dafür sorgen, dass das Gewinnstreben sozial verträglich bleibt und nicht zu unbeabsichtigten Folgewirkungen führt. Das gelingt ihm mit wechselndem Erfolg, manchmal auch gar nicht. Mit dem Fortschritt technischer Möglichkeiten bedeutet dies immer wieder auch, das staatliche Rahmenwerk entsprechend anzupassen. Wo der Staat seine Aufgabe als Gesetzgeber und Wahrer des Rechts nicht richtig wahrnimmt, sind in der Regel das Wohlstandsniveau und der wirtschaftliche Entwicklungsgrad niedriger. Das allgemeine Streben nach Gewinn bewirkt immer wieder einen Herdentrieb der Investoren, der am Ende auch zu falschen Entscheidungen führt. Deren Folgen werden dann in einer Rezession beseitigt, stets begleitet von einem Anwachsen der Konkurse und einem Anstieg der Arbeitslosigkeit. Zu den größten uneingelösten Utopien vieler Ökonomen wie auch vieler Politiker gehört der Glaube, es sei möglich, durch geeignete Steuerungsmaßnahmen der Geld- und Finanzpolitik die Auswüchse des Konjunkturzyklus weitgehend zu beseitigen und so eine kontinuierliche wirtschaftliche Entwicklung zu sichern. Die letzte große Ausprägung dieser Utopie im Amerika der Greenspan-Jahre hat die Schwere und Gefährlichkeit der Finanzkrise 2007 bis 2009 maßgeblich geprägt. Umso bedauerlicher ist es, dass solche Utopisten weiterhin überall am Werk sind. Darauf komme ich noch zurück. Die deutsche Einstellung zu Geld, Währung und Staatsverschuldung ist geprägt durch die zweimalige Erfahrung einer großen Inflation in nur 25 Jahren Abstand. Zweimal wurden Vermögen bis auf Aktien und Sachwerte vollständig vernichtet. In der Totalität und Plötzlichkeit des zweimaligen Verlustes unterscheidet sich dieser enteignungsgleiche Schock grundlegend von den Inflationserfahrungen der Briten, Franzosen oder Amerikaner. Auch dort litt der Geldwert über die Jahrzehnte und verstärkt als Folge von Kriegen. Aber dieser Verlust war schleichend und kontinuierlich. Er ließ Gelegenheit zur Anpassung, nie gab es eine Währungsreform im deutschen Sinn. Da die allgemeine Angst vor Geldentwertung nicht so groß war, tolerierten diese Völker auch höhere Inflationsraten als in Deutschland. Das ist bis heute spürbar. Zum anderen gab es in diesen Ländern nicht das Erweckungserlebnis der deutschen Währungsreform von 1948. Im zerstörten Westdeutschland war das Geld zwar nach Einführung der neuen Währung im Juni 1948 knapp, 40 D-Mark pro Person und die Umstellung der in Reichsmark denominierten Löhne und Gehälter 1:1 auf D-Mark, aber die gleichzeitige Preisfreigabe und die Aufhebung der Bezugsscheine bewirkten, dass von einem Tag auf den anderen Läden und Schaufenster gefüllt waren. Das machte einen tiefen Eindruck. Die Menschen waren zumeist noch arm, aber das Geld, das sie hatten, war kaufkräftig. Ohne dass man das damals so recht wusste, war das Produktionspotenzial der westdeutschen Wirtschaft besser durch den Krieg gekommen, als die großen Zerstörungen von Bauten und Verkehrswegen es vermuten ließen. Ja, es war sogar recht modern. Schließlich hatte die Kriegsproduktion erst im Herbst 1944 ihren Höhepunkt erreicht. Zudem wurden durch den großen Zustrom an Flüchtlingen und Vertriebenen die kriegsbedingten Verluste Westdeutschlands an Arbeitskräften mehr als ausgeglichen. Die kaufkräftige Nachfrage war da. Ein nachhaltiger Wachstumsprozess setzte ein, der erst in den 60er Jahren allmählich auslief. Bereits Mitte der 50er Jahre erreichte die junge Bundesrepublik das Sozialprodukt pro Kopf der Siegermächte Frankreich und England. Die Währungsreform mit der Freigabe der Preise und der weitgehenden Aufhebung der Bewirtschaftung war der Dreh- und Angelpunkt einer staunenswerten Wachstumsexplosion. Sie hieß bald das Wirtschaftswunder, erfüllte die Westdeutschen mit Stolz und war der Gegenstand leiser Sorgen bei den ehemaligen westlichen Siegermächten und frisch gebackenen Verbündeten. Am Tag der Währungsreform fuhr ich mit meiner Tante und meiner kleinen Schwester in der Straßenbahnlinie 8 quer durch das Ruhrgebiet von Recklinghausen nach Bochum-Langendreer. Die Familie war umgezogen und die Tante brachte uns in die neue Wohnung. Noch heute weiß ich, wie ich dort, 3 Jahre und 4 Monate alt, etwas unentschlossen im noch unvertrauten Treppenhaus stand und mir immer das Wort Währungsreform durch den Kopf ging. Ich konnte mir beim besten Willen nichts darunter vorstellen. aber die Vokabel war während der ganzen Straßenbahnfahrt in aller Munde gewesen. Und auch Eltern und Tante sprachen ständig darüber. 1951 zogen wir wieder nach Recklinghausen. Die neue Wohnung lag in einem ausgebombten, gerade wiederhergestellten Haus, das vom ersten Stock an neu aufgemauert war. Bis auf 2, 3 weitere Häuser im Umfeld lag die ganze Straße in Trümmern. Als wir 1955 diese Wohnung verließen und in das neu errichtete Einfamilienhaus zogen, war die gesamte Straße wieder bebaut. Woran lag das? Natürlich nach Meinung meiner Eltern und aller Erwachsenen, die ich kannte, an der großartigen Währungsreform und der fabulösen Wirtschaftspolitik von Ludwig Erhard. Jawohl, wir hatten einen schrecklichen Krieg verursacht, das wusste ich auch schon als 8- und 10-Jähriger. Jawohl, meine Großmutter und Mutter hatten Heimat und Besitz, Mann, Vater, Söhne und Brüder verloren. Wo ihre Heimat war, waren jetzt die Russen und Polen. Das hörte ich beinahe täglich. Jawohl, wir waren ein besetztes Land. Das sah ich an den britischen Militärlastwagen, die oft durch unsere Straße fuhren. Aber wir hatten die D-Mark und das Wirtschaftswunder. Das konnte uns niemand nehmen. So wuchs ich auf. Unsere nationale Würde war der wirtschaftliche Erfolg. Er brachte uns den Respekt der anderen ein. Sonst gab es ja nicht so viel, worauf wir stolz sein konnten.